اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الله Schöpfer der Himmel und der Erde, Kenner des Verborgenen und des Offenkundigen, es gibt keine Gottheit außer dir, Herr aller Dinge und ihr Herrscher. Ich suche Zuflucht bei dir vor meinem eigenen Übel und vor den Übeln des Scheitan, des Satan und seiner Beigesellung und davor, dass ich Übel gegen mich selbst begehe oder es einem Muslim zufüge. Das wird überliefert von At-Tirmidhi und es genügt, das einmal am Morgen und am Abend zu sprechen. In dieser Dua wird erstmal der Lobpreis Allahs ausgesprochen, dass er allwissend ist, dass er der Schöpfer ist, der Herr und Herrscher über alle Dinge ist. Und dann wird das eigentliche Bittgebet ausgesprochen, in dem Sinne, dass man dann Allah nämlich bittet, dass er uns beschützt. Und zwar unter anderem vor dem Übel unserer eigenen Seelen, dem Übel unserer selbst. Wie bei Yusuf a.s., wenn ihr euch erinnert, wenn ihr das schon mal gelesen habt, in Surah Yusuf, wo gesagt wird, dass ich spreche mich selbst nicht los, denn wahrlich die Seele, das Selbst, das Nafs, gebietet ja das Üble. Ja, also vor dem Übel des Selbst sind nur wenige gesegnete Leute wohl wirklich beschützt. Das Nafs befiehlt und gebietet nun mal Übles und deswegen suchen wir Zuflucht und Schutz, dass Allah, mach uns stark, dass wir das Nafs kontrollieren und das nicht umgekehrt ist, dass das Nafs, das Ego, die Triebe, die üblen Anteile in uns selbst, dass die uns kontrollieren und wir noch das tun und dem gehorchen, was die üblen Anteile in uns gebieten. Allah bewahre uns davor. Und dann suchen wir Zuflucht vor Shaitan und all seinem Übel, von dem wir genau wissen, dass er der größte Feind ist, äußerlich gesehen. Innere Feind, haben wir gerade gesagt, könnten wir so darstellen, ist das Nafs. Und größter äußerlicher Feind ist Shaitan. Und vor seinem Schirk, seinem Teilhaben nämlich auch, das kann es auch bedeuten. Allah hat ihn ja gelassen und ihm diese Frist gelassen, dass geh und nimm deinen Anteil von dem Besitz und den Kindern der Menschen. Und wie macht man das nämlich? Also wie nimmt er das, der Shaitan? Indem er den Menschen dazu bringt, das nach dem Willen Shaitans seinen Besitz auszugeben und seine Kinder so zu gestalten, so zu formen, dass sie nach dem Willen Shaitans erzogen werden, dafür arbeiten, dafür fleißig sind. Da versucht man also Zuflucht. Vor allen Übeln, also innere und äußere, suchen wir Zuflucht und dass unsere Übel sich nicht nur auf uns selber beziehen, sondern dass wir unsere Übel noch erweitern und damit andere Muslime treffen. Wie zum Beispiel üble Nachrede, jemanden beschuldigen, jemanden schlecht behandeln. Da versuchen wir auch Zuflucht, dass das Übel also so weit sich verbreitet, dass sogar andere davon geschädigt werden. Allah beschütze uns davor. Das ist also eine sehr, sehr, sehr nützliche Dua.